Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Geil! Ich bin so geil! Bin so geil! Bin so geil! Bin so geil! Du bist so geil! Du bist so geil! So geil! Wir sind so geil! So geil! So geil! Komm, mach mich geil! Mach mich geil! Mach mich geil! Hey DJ, hey DJ, ich bin so geil. So geil. Hey DJ, hey DJ, du bist so geil. Du bist so geil. Hey DJ, hey DJ, wir sind so geil. Sind so geil. Hey DJ, hey DJ, komm, mach uns geil. Mach uns geil.